Der Appell an seine Vernunft wirkte wie ein Kräftigungsmittel. Ich sah, dass er das Suchen nach wertlosem Plunder über einer tiefen, düsteren und dennoch anregenden Grübelei vergessen hatte. In 3 bis 4 Minuten hatten wir den Abhang erklommen und befanden uns bereits auf dem Abstieg nach Sandag. Das Wrack war durch die See arg mitgenommen. Der Rumpf war herumgeschleudert und weiter ins Meer gezogen worden. Vielleicht lag auch das Heck etwas höher, denn die beiden Teile waren jetzt ganz voneinander losgerissen. Als wir neben dem Grabe angelangt waren, hielt ich inne, entblößte trotz des heftigen Regens mein Haupt und sprach zu meinem Oheim, ihn fest ins Auge fassend: Ein Mann wurde durch die Vorsehung Gottes von Todesgefahr errettet. Er war arm, er war nackend, er war durchnässt und müde, er war ein Fremdling. Er hatte alles Recht der Welt auf das Mitleid deines Herzens. Vielleicht war er das Salz der Erde, heilig, hilfreich und gut. Vielleicht war er von Sünden beladen, ein Mensch, für den der Tod den Anfang der Höllenpein bedeutete. Ich frage dich, hier im Angesichte des Himmels, Gordon Darnaway, wo ist der Mann, für den Christus gestorben ist? Bei den letzten Worten schrak er merklich zusammen, aber es kam keine Antwort, und sein Gesicht drückte kein anderes Gefühl als unruhige Besorgnis aus. Du warst meines Vaters Bruder, fuhr ich fort. Du hast mich gelehrt, dein Haus als mein Vaterhaus zu betrachten, und wir sind beides sündige Menschen, die vor des Herrn Angesicht in den Sünden und Fairnissen des Lebens wandeln. Durch das Böse, was wir tun, führt Gott uns zum Guten. Wir sündigen, ich wage nicht zu sagen durch seine Versuchung, aber ich kann getrost sagen mit seiner Zustimmung. Und für jeden, den viehischen Menschen ausgenommen, sind seine Sünden der Anfang der Weisheit. Gott hat dich durch dies Verbrechen gewarnt. Er warnt dich auch jetzt noch, durch das blutige Grab zu unseren Füßen. Und wenn keine Reue, keine Besserung, keine Umkehr zu ihm folgen sollte, wessen sollen wir uns dann in der Folge versehen, wenn nicht eines denkwürdigen Gerichts? Noch während ich diese Worte sprach, glitten meines Onkels Augen von meinem Gesicht hinweg. Sein Aussehen erfuhr eine unbeschreibliche Veränderung. Die Gesichtszüge schienen zusammenzuschrumpfen. Die Farbe wich aus seinen Wangen. Zitternd hob er die eine Hand und wies damit über meine Schulter hinweg in die Ferne, und wieder fiel der vielgenannte Name von seinen Lippen: die Christ Anna. Ich drehte mich um. Und wenn ich mich auch nicht im gleichen Maße wie er entsetzte, wozu der Grund bei mir, dem Himmel sei Dank, wegfiel, war ich dennoch erschrocken über den Anblick, der sich mir bot. Die Figur eines Mannes stand aufrecht über dem Kabinenverschlag des gescheiterten Schiffes, den Rücken zu uns gekehrt.